Je vous aime. Thank you.

Thank you.

Lord. Thank you. giurata che te la mia fede Moise. Scegli che l'ame la tua della mese. Se ti andremo a parole. Tale non le diserso de triste sospise, offrirmo sacrifice a se dieti ventar. Vulessa donne fer. Avado che ti sorivage, con pebra soltane sclavage, tua denodie a disire curro. Thank you. journée des esclaves hébreux que la foule chérie soit conduite à l'esclave pour tenir de Memphis. Thank you. parole. Je pourrais comme on dit, et c'est moi qui t'implore. C'est moi qui ne veux t'obtenir. Je mène celui que je devrais punir. Thank you.

Thank you. Moïse et Pharao ou Le Passage de la Mer Rouge von Gioachino Rossini war das. Sie hatten die Premiere live aus dem großen Festspielhaus in Salzburg. Soeben hat sich der Vorhang nochmal gehoben und auf der Bühne ist das komplette Ensemble erschienen. Soeben kommt auch Riccardo Muti, der die musikalische Gesamtleitung übernommen hat, auf die Bühne und erhält seinen Applaus. Das sind die Solisten, die eben die Bühne betreten haben, und auch sie ernten viel Applaus. Namentlich sind das Ante Jerkunica, war eine geheimnisvolle Stimme im ersten Akt. Saverio Fiore hat den Ophit gesungen, einen Boten, sowie Alexei Tichomirov war Osirid, der Hohepriester der Isis. Barbara Di Castri hat die Marie gesungen, sie ist Moises Schwester. Juan Francisco Gattel war Elisier, Moises Bruder. Nino Surgulaze hat die Sinaide gesungen, die Frau des Pharao. Marina Rebeka war Anai, sie ist die Tochter von Marie, also die Nichte von Moise. Eric Cutler war Amenophis, der Sohn des Pharao. Sie beide, Amenophis und Anai, also Eric Cutler und Marina Rebeka, waren das Liebespaar in dieser Oper. Weiters war noch zu hören Nicola Alaimo als Pharao und Ilda Abrasakov als Moïse. Das waren die Bravo-Rufe für Eric Cutler, der den Amenophis gesungen hat, den Sohn des Pharao. Er hatte gemeinsam mit Marina Rebeka, die die Anai gesungen hat, mehrere große Liebesduette in dieser Oper zu singen. Für sie gibt es nun diesen großen Jubel im großen Festspielhaus zu hören. Weiters auf der Bühne steht auch die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor, einstudiert von Thomas Lang. Auch er, der Chor, hatte Großes zu leisten in dieser Operninszenierung. Gespielt haben die Wiener Philharmoniker, die musikalische Gesamtleitung, wie ich schon sagte, hatte Riccardo Muti über.